Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 21. Hallo Björn, ich grüße dich. Zunächst das Bild, das sich mir hier gerade bietet. Ich bin auf einem Campingplatz in Spanien an der Costa Brava. Die Düne direkt vor mir, ich kann das Meer hören, allerdings noch nicht sehen, denn hier ist noch ein Sportgelände vor mir, das ich gerade erkunden möchte, weil es soll hier Bogenschießen geben. Da hinten spielen Kinder und Jugendliche Fußball auf einem Bolzplatz und das Bogengelände sehe ich momentan noch nicht. Dieses Jahr gibt es auch jeweils ein Audio-Souvenir. Ich habe an dich denken müssen, als wir in Barcelona die große Sagrada die Familia besucht haben, dieser gigantische Kirchenbau von Antonio Gaudi. Die sind immer noch am Bauen. Und wir haben uns bereits in Deutschland darauf vorbereitet, Eintrittskarten online gekauft. Und in unserer vierköpfigen Reisegruppe gibt es auch einen mit Behinderungsgrad, 80%. Nicht gehbehindert, aber eben 80%. Und da stand dann auch dabei, hat kostenlosen Eintritt und eine Begleitperson kann auch mitgehen, kostenlos. Ja, das haben wir natürlich dann in Anspruch genommen. Es war dann vor Ort nicht ganz einfach, denn wir mussten eine bestimmte Zeit angeben, zu der man dann hinein kann. Und genau in diesem Viertelstundenfenster haben wir uns dann zum Eingang begeben. Die gekauften Tickets waren online auf dem Handy, ein QR-Code wurde gescannt und dann eben die beiden anderen mit Behinderung hinter uns. Wir wussten nicht, wie es funktioniert, haben gesagt, hier ist der Ausweis, es hieß, man darf rein. Dann sagten die, nee, so einfach ist es nicht, sie bräuchten schon ein Ticket, würden sie am Ticketschalter bekommen, kostenlos, selbstverständlich für beide Personen und sie müssten auch auf keinen Fall anstehen, alles gar kein Problem. Sie begleitet auch die beiden zum Ticketschalter und ob wir denn gehen könnten oder ob die beiden denn gehen könnten, hatten sie ganz besorgt gefragt, sonst hätten sie geholfen. Nee, aber gehen war in diesem Fall kein Problem. Und dann hat es 10 Minuten gedauert, dann waren die beiden wieder da, hatten auch einen QR-Code und durften dann auch mit rein. Ja, da musste ich an dich denken, Thema Escort-Service, Elbphilharmonie und so weiter und so fort. Ja, mal sehen, vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Liebe Grüße aus Spanien, der Christian.